Telekom Fernsprecher Diefenbach, Straße, Ecke Grefestraße, an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei Hunde, und zwar ein Schäferhund und ein schwarzer Hund unbekannten Herstellers, die hier vor einer Kindertagesstätte an einem Fahrradständer angeschlossen sind. Zu meiner weiteren Ausrüstung in der unmittelbaren Umgebung gehört ein Müllabfuhrfahrzeug, das hier auf der Grefestraße steht und einen mittelschweren Stau erzeugt, wobei die Müllabfuhrleute die Mülltonnen hin und her befördern. Ansonsten hier in der Fernsprechkabine Diefenbachstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.